Kapitel 6 Hören. Höre die Radioansagen. Dann kreuze die richtige Antwort an. Wer hat ihn gesehen? Circa 1,80 Meter groß, weiße Haare, sehr dünn. Er ist 80 Jahre alt. Er trägt eine braune Jacke und eine braune Hose. Zum letzten Mal hat seine Familie ihn vorgestern Morgen gesehen. Wer Informationen hat, soll bei uns Nummer 333 444 oder bei der Polizei anrufen. Wir suchen unseren Hund. Er ist erst 6 Monate alt und hört auf den Namen Pluto. Schwarz und weiß ist er, ziemlich klein und hat lange Ohren. Unser Kind liebt ihn so sehr. Wer ihn findet, soll bitte beim Radio anrufen. 333-444. Der ehrliche Finder bekommt 50 Euro von uns.